Guys, good morning. Leute, guten Morgen. As a conclusion of this series, we're going to do a little meditation exercise. Als Abschluss dieser Serie machen wir eine kleine Meditationsübung. If you're driving a car, don't do it. Wenn du gerade Auto fährst, dann mache es nicht. Sit down in a quiet place. Setze dich hin an einen ruhigen Ort. Completely relax. Vollkommen entspannt. Put your hands on top of your thighs. Lege deine Hände auf deine Oberschenkel. And simply follow my voice. Und folge einfach meiner Stimme. You're sitting at home. Du sitzt zu Hause. And you're all upset because of the things that you've just done wrong. Und bist völlig verärgert über Dinge, die du gerade falsch gemacht hast. Over and over again you've tried and you could not do it. Immer und immer wieder hast du versucht und hast es nicht geschafft. And now you're sitting deep in thought. Jetzt sitzt du da in Gedanken versunken. How are you gonna keep going like this? Wie sollst du so weitermachen? Suddenly you feel a touch on your shoulders. Plötzlich fühlst du eine Berührung auf deiner Schulter. And you look around. Und du schaust umher. And you see Jesus. Und du siehst Jesus. And you say, Jesus, why are you here? Und du sagst, Jesus, warum bist du hier? I've messed up. Ich habe es verpfuscht. I haven't done things the way I should have. Ich habe Dinge nicht so getan, wie ich sie hätte tun sollen. And Jesus says to you, und Jesus sagt zu dir, can I sit here on this chair with you? Because I've come to talk about a very important subject. Weil ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema reden möchte. You don't want to be rude, so give place for Jesus. Du willst nicht unhöflich sein und machst Platz für Jesus. But you already think in your heart that he's going to talk about your failure. Aber du denkst bereits in deinem Herzen, dass er über dein Versagen sprechen wird. But Jesus perceives this instantly. Aber Jesus nimmt dies sofort wahr. Puts his arm around you. Er legt seinen Arm um dich. And he says, oh my child. Und sagt, oh mein Kind. I have not come to talk about your failure. Ich bin nicht gekommen, um über dein Versagen zu sprechen. I've come to talk about a very important subject that I have for you. Ich bin gekommen, um mit dir über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen. I have a present for you. Ich habe ein Geschenk für dich. And you said, Jesus, I love presents. Und du sagst, Jesus, ich liebe Geschenke. I don't deserve a present. Aber ich verdiene das Geschenk nicht. Because I didn't do so good. Weil ich es nicht so gut gemacht habe. And Jesus said, presents are not given because they are deserved. Jesus sagt, Geschenke werden nicht verteilt, weil sie verdient werden. They are given because the giver loves to give. Sie werden gegeben, weil der Geber es liebt zu geben. Now you relax a little bit more. Nun entspannst du dich ein bisschen mehr. And Jesus gives you a big box. Und Jesus gibt dir eine große Schachtel. He says, open this box. Und er sagt, öffne diese Schachtel. It's my present. Es ist mein Geschenk. So as you open the box, als du die Schachtel öffnest, you see, there is a beautiful crown inside of this box. Siehst du, dass da eine schöne Krone liegt. And then there's a letter with the crown. Und dabei ist ein Brief. On the crown it is written, special value for my beloved child. Auf der Krone steht geschrieben, besondere Wertschätzung für mein geliebtes Kind. You wonder who this crown is for. Du wunderst dich, für wen diese Krone ist. Again, as you wonder, Jesus perceives your thought. Und einmal mehr, als du dies denkst, nimmt Jesus diese Gedanken wahr. He says, I will show you who this crown is for. Er sagt, ich zeige dir, für wen diese Krone ist. He takes the crown out of the box and he puts it on your head. Er nimmt die Krone aus der Schachtel und legt sie auf deinen Kopf. And then he just holds you in his arms. Und dann hält er dich einfach in seinen Armen. He says, you are that special beloved child. Und sagt, du bist dieses besonders geliebte Kind. You are the one who I give special value. Du bist es, dem ich besonderen Wert gebe. Suddenly his love is so strong and so deep. Plötzlich ist seine Liebe so stark und so tief. That all your arguments that you had, why you don't deserve it, have gone away. Dass alle Argumente, warum du dies nicht verdient hast, weg sind. And now you just melt in his beautiful arm. Und nun schmilzt du in seinen schönen Armen. And Jesus said, und Jesus sagt, can I read this card to you? Darf ich dir diese Karte vorlesen? Because the card goes with the present. Denn die Karte gehört zum Geschenk. I wrote it myself for you. Ich habe sie selber für dich geschrieben. And you say, yes, please, Jesus. Und du sagst, ja, gerne, Jesus. And as he begins to read, und als er anfängt zu lesen, he reads, to my beloved child who I love so deeply. Er liest, für mein geliebtes Kind, das ich so tief liebe. I have seen all your weaknesses. Ich habe alle deine Schwachheiten gesehen. And I still value you. Und ich wertschätze dich immer noch. I've seen all your struggles and I still value you. Ich habe alle deine Kämpfe gesehen und ich wertschätze dich immer noch. I've not only come to tell you that you have value. Ich bin nicht nur gekommen, um dir zu sagen, dass du wertvoll bist. But I've come to tell you that I am the only victory that you should live by. Sondern ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich der einzige Sieg bin, für den du leben sollst. It hurts me when I see you struggle to try to get value through what you do. Es schmerzt mich, wenn ich sehe, dass du kämpfst, um durch dich selber Wert zu bekommen. That's why I've come here to put this crown on your head. Deswegen bin ich zu dir gekommen, um diese Krone auf deinen Kopf zu setzen. To show you that it's a free present from me. Um dir zu zeigen, dass es ein kostenloses Geschenk von mir ist. And then he keeps reading. Und dann liest er weiter. My child, many times I've seen other children take the crown off their head. Mein Kind, oft sah ich, wie andere Kinder ihre Krone von ihrem Kopf wegnahmen. Because they think they have to work hard to earn the crown. Weil sie denken, dass sie hart arbeiten müssen, um die Krone zu verdienen. But this crown is a free present, my child. Aber diese Krone ist ein freies Geschenk, mein Kind. I want you to wear it really proudly. Ich will, dass du sie wirklich stolz trägst. The prouder you wear it, the happier it makes me. Je stolzer du sie trägst, desto glücklicher macht es mich. Now you realize that all the arguments in your mind are disappeared. Nun bemerkst du, dass alle deine Argumente in deinen Gedanken verschwunden sind. You realize Jesus has not come to rebuke you, but to value you. Du realisierst, dass Jesus nicht gekommen ist, um dich zu tadeln, sondern um dich wertzuschätzen. You say, Jesus, but how can I be so valuable to you? Du sagst, aber Jesus, wie kann ich für dich so wertvoll sein? And Jesus says. Und Jesus sagt, when I died on the cross in all the anguish and pain. Als ich am Kreuz starb unter Qualen und Schmerz. I did it because I already saw your value. Tat ich es, weil ich bereits deinen Wert gesehen habe. I'm not a God of the past, of the present and the future. Ich bin kein Gott der Vergangenheit, der Gegenwart oder Zukunft. I'm a God of the presence only. Ich bin nur ein Gott der Gegenwart. I don't live in time. Ich lebe in keiner Zeit. For me everything is now. Für mich ist alles jetzt. When I went to the cross, I already saw you now. Als ich ans Kreuz ging, sah ich dich bereits. And the reason why I died is because I so value you. Und der Grund, warum ich starb, ist, weil ich dich so sehr wertschätze. Always have I placed a high value on you. Ich habe dir immer einen hohen Wert beigemessen. Always been important to me. Du bist mir immer wichtig gewesen. Please wear this crown proudly. Bitte trage diese Krone mit Stolz. Because I paid for it a very high price. Ich habe dafür einen sehr hohen Preis bezahlt. Yes, you have value in my eyes. Ja, du bist wertvoll in meinen Augen. And now, my child, you can give value to yourself. Kannst du dich selber wertschätzen? And you can give value to other people. Und du kannst andere Menschen wertschätzen. Open your eyes. Öffne deine Augen. And every time you need to throughout the day go back into your heart zone. Und immer wenn du es brauchst, gehst du zurück in deine Herzenszone. And see yourself with this crown put on your head. Und sehe dich selbst mit dieser Krone auf deinem Kopf. Glory and honor. Herrlichkeit und Ehre. From the Father who cares. Vom Vater, der sich kümmert. And his son Jesus, who is your bridegroom. Und seinem Sohn Jesus, der dein Bräutigam ist. Now this series is over. Nun ist die Serie beendet. We'll start a new one tomorrow. Wir beginnen morgen eine neue. Bye bye. Tschüss, tschüss.